Berlin in meine Arbeit etwas näher bringen. Und angesichts der schlechten Auftragslage hab ich Zeit, dieses Lied zu singen. Ich hab früher viel herumprobiert, bin dann zum Doktor promoviert. Und im Lager Auschwitz dann fing ich mit meiner Arbeit an. Schere, Stein, Papier. Und wer verlor, der kam zu mir. Und der Jude spielte Schere, Stein, Papier. Und wer verlor, der kam zu mir. Ivy hat das früher Spaß gemacht. Und was haben wir gelacht, wenn einer aus der Praxis kam mit seinem Genital am Arm. Auschwitz war ein Freudenhaus, sahen alle einfach herrlich aus. Und so gab's auf jeder Schicht ein Arschgelohr oder ein Sackgesicht. Der Text ist lustig, keine Frage. Leider ist dies nie geschehen. Würd gern mal so ne Typen sehen. Und der Jude spielte Schere, Stein, Papier. Und wer kam zu mir. Und der Jude spielte Schere, Stein, Papier. Und wer verlor, der kam zu mir.